Dies sind unsere Schlagzeilen. Nordumgehung gefordert, Pfarrerflucht auf dem Schlossplatz und ASC B-Jugend holt Hallenkreismeisterschaft. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Moritz. Guten Morgen. Die Weser Biogas GmbH plant ein Wärmenetz im Nahbereich der GOBS Hemsen. Am 7. Januar 2016 fand eine Informationsveranstaltung statt. Unter anderem wurde über einen Plan B diskutiert, der die Optimierung der Wärmenutzung sowie kostengünstiges Bauen beinhaltet. Die Frequenz des Schienengüterverkehrs wird in den nächsten Jahren stark zunehmen. Mit der sogenannten Alpha-E-Variante hat das Dialogforum Schiene Nord eine Lösung gefunden, von der Landkreis Nienburg direkt betroffen ist. Auf langfristige Sicht sollen doppelt so viele Züge verkehren wie bislang. Aufgrund dieser Entscheidung steigt nun die Hoffnung auf eine mögliche Nordumgehung. Dazu Nienburgs Bürgermeister Henning Onkes. Wenn man den Stadtnorden sich anguckt, wo die Belastungen alle zusammenkommen, dann ist hoher Handlungsbedarf gesehen. Im Bundesverkehrswegeplan ist das erstmal nicht so angelegt. Und unsere Forderung ist einfach die, wenn denn alles bei den Bürgern zusammentrifft, dann muss auch ein Bundesverkehrswegeplan in der Lage sein, über die einzelnen Teilbereiche hinauszudenken und dann eine Gesamtbetrachtung zu machen. Und dann glaube ich einfach, dass unsere Maßnahme, die Umgehung um Erichshagen, eine ist, die in den Fokus gerät und wo wir auch sehr fordernd sein müssen. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am vergangenen Samstag die rechte Fahrzeugseite eines geparkten PKWs und flüchtete. Der Halter hatte seinen Wagen in der Zeit von 12.05 bis 13.45 Uhr auf dem Parkplatz des Mediamarktes auf dem Schlossplatz in Nienburg abgestellt. Der Schaden beträgt 500 Euro. Die Polizei Nienburg hofft auf Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Fußball-B-Jugend des ASC Nienburg ist neuer Hallenkreismeister. Beim Turnier in Stolzenau gelang es dem jüngeren Jahrgang, den Titel zu erringen. Dem 0:0 im Auftaktspiel gegen den SBV Erichshagen folgten ein 2:1 gegen Steinbrink, ein 3:2 gegen Annemolter Schinner, ein 2:1 gegen Dudenhausen und abschließend erneut ein 2:1 gegen Rehburg-Loccum. Bester Torschütze der Nienburger war Samuel Çubukçu mit 5 Treffern. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.